Ausbeutung von Tieren und Pflanzen. Nach der Umwandlung der Landoberfläche als wichtigster Ursache für den Verlust an Biodiversität folgt an zweiter Stelle die exzessive Nutzung von Tieren und Pflanzen. Wir beuten viele Arten schneller aus, als sie sich fortpflanzen können. Konkret verantwortlich dafür ist unser Konsum an Fleisch, Fisch, Holz, aber auch an Pflanzenmaterial aller Art. Wir jagen Tiere mit Gewehren oder Fallen, ziehen Fische mit meist riesigen Netzen aus allen Weltmeeren und ernten, sammeln oder fällen Bäume und andere Pflanzen. Und das alles meist ohne Rücksicht auf ihre Lebens- und Reproduktionszyklen. Nicht richtig sichtbar, aber besonders problematisch ist der schon angesprochene ungezügelte Fischfang. Dabei wäre für verrückt erklärt worden, wer noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts behauptet hätte, der Fisch in den Meeren könne einmal derart dezimiert werden. Nach der Zwangspause der beginnenden industriellen Fischerei durch den Zweiten Weltkrieg erschienen die Fischbestände nämlich noch unendlich. Manche sahen darin gar die Lösung für die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung. Doch der technische Fortschritt eroberte nicht nur das Land, sondern auch die Meere. Innerhalb weniger Jahrzehnte breitete sich der industrielle Fischfang von den klassischen Fischereigebieten auf der Nordhalbkugel über alle Weltmeere aus und entfernte sich auch immer weiter von den Küsten. Bei den Jagdzügen durch die Ozeane kommen oft rücksichtslose Methoden zum Einsatz. Netze werden über den Grund geschleppt, dabei geraten auch Krabben, Seesterne und viele andere Meerestiere hinein, die als Beifang an Bord verenden und wieder ins Meer geworfen werden. Zusätzlich werden Kaltwasserkorallen, Schwämme oder festsitzende Muscheln von den Rollen der Netze oder Metallketten zerschlagen, die zum Aufscheuchen am Boden lebender Arten dienen. In der Nordsee pflügen solche Netze weite Teile bis zu 3-mal jährlich um. Damit gehen auch wertvolle Lebensräume für Jungfische wie Seegraswiesen oder Korallenriffe verloren. Das ist genauso schädlich wie Bulldozer in tropischen Wäldern. Nur sehen wir es nicht.